Präsident Trump verkündete im Rosengarten des Weißen Hauses, es gibt einen Deal. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. Der Deal sieht vor, dass die Regierungsbehörden so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, erst einmal für 3 Wochen. Die Staatsangestellten sollen ihr Gehalt bezahlt bekommen, so schnell wie möglich auch das. In den 3 Wochen soll eine neue Kommission Vorschläge machen, wie die Grenzsicherheit verbessert werden kann. Eine überparteiliche Kommission mit Vertretern aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat wird die Anfragen der Sicherheitsexperten prüfen und ein Heimatschutzpaket erarbeiten, das ich kurzfristig unterzeichnen kann. Trump deutete an, wenn es keine Lösung gibt, habe er Alternativen. Dazu gehört, dass er einen nationalen Notstand ausrufen könnte. Diese Lösung bringt die amerikanischen Politiker wieder an den Punkt, wo sie vor Weihnachten schon einmal waren. Damals hatte der Kongress einen vorübergehenden Haushalt beschlossen, der die Behörden über den Jahreswechsel hinweg offen gehalten hätte. Das Versprechen an den Präsidenten war, dann über seine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu verhandeln. Trump hatte zunächst signalisiert, diesen Übergangshaushalt zu unterschreiben. Allerdings änderte er seine Meinung, nachdem rechtskonservative Kommentatoren protestierten, dass kein Geld für die Mauer vorgesehen war. Aus diesem Lager gab es umgehend Kritik an dem Deal. Regierung offen, auch die Grenze, keine Mauer, titelte die Website Breitbart. Trump habe den Demokraten nachgegeben, obwohl er etwas anderes versprochen hätte. In der Tat stimmte Trump einem Vorschlag zu, den die Demokraten schon länger gemacht hatten, und rückte von seiner Forderung ab, dass ein Übergangshaushalt auch Geld für eine Mauer an der Grenze enthalten müsse. Vielleicht deswegen erklärte Trump noch einmal ausführlich, warum eine Mauer nötig ist. Die Mauern, die wir bauen, sind keine mittelalterlichen Mauern, sondern intelligente Mauern. Die erfüllen die Bedürfnisse unserer Grenzpolizisten und sind effektiv. Sie sind aus Stahl gemacht und man kann durch sie durchschauen. Sie haben Sensoren, moderne Technologie und Drohnen. State-of-the-art drones. Am Donnerstag hatte sich der Senat erstmals in die Debatte über den Shutdown eingemischt und über 2 konkurrierende Gesetzentwürfe abgestimmt. Keiner von beiden erhielt die nötige Mehrheit, aber die obersten Republikaner und Demokraten im Senat starteten danach Gespräche über einen möglichen Kompromiss. Berichten zufolge sprachen mehrere Senatoren direkt mit Präsident Trump und drängten ihn, die Regierungsbehörden wieder zu öffnen. Der Shutdown betrifft rund 800.000 Staatsangestellte. Teilweise haben sie in den vergangenen Wochen ohne Gehalt gearbeitet. Vor Trumps Rede waren die Folgen zunehmend zu spüren. Zum Beispiel führten Engpässe bei der Flugsicherheit an 2 Flughäfen im Großraum New York zu Verzögerungen.